Du weißt, ich bin auf der Suche nach Esmeralda, nur zu ihrem Besten. Falls du eine Ahnung hast, wo sie sich aufhalten könnte, würdest du ihr sehr helfen und mir. Hat sie dir etwas gesagt, als sie hier war? Hat sie dir erzählt, wo sie wohnt? Ich? Ja. Und der Glöckner sah den Meister mutig ins Gesicht. Quasimodo. Zum ersten Mal im Leben sagte er die Wahrheit nicht. Nein, weiß nicht. Schwöre. Gut, dann ist das die Antwort. Beruhige dich, guter Junge. Ich bin dir nicht böse. Ich weiß, du konntest nichts dafür. Wurdest verführt, verführt von Esmeralda. Jetzt reut dich deine Ungebühr. Du bist voll Dank für meine Instruktion. Eins weißt du ja, du bist für mich beinahe wie ein Entschuldigen Sie, Hochwürden. Sehen Sie nicht, dass Sie stören? Verzeihung, aber ich bringe eine gute Nachricht. Meine Leute glauben, das Zigeunerversteck gefunden zu haben. Den Wunderhof? Ja, so nennen Sie es. Sehr gut, dann ist jetzt Schluss mit Wundern. Im Morgengrauen greifen wir an. Siehst du, mein Junge, alles wird gut. Zweifle nicht, wir finden sie, und dann kehrt wieder Harmonie und Herzensfreude ein in diese unsere Zuflucht. Ich muss Esmeralda finden! Ich muss sie und die anderen warnen! Du! Nein! Ich! Du, wie solltest du denn? Du kannst kaum sprechen! Und du kannst kaum gehen. Du kennst dich nicht aus in der Stadt. Ich kann alles sehen von hier oben. Außerdem weiß ich, wo sie ist. Sie gab mir das. Das ist ein Plan. Gib her. Nein, sie hat es mir gegeben. Ja, aber ich brauche sie zu finden. Ich werde sie finden.